كان يوم الدين وبعد. فقبل أن نبدأ أريد أن أسألكم إن شاء الله إذا كان عندكم أسئلة حول خطبة الجمعة بالأمس. طبعا كانت الخطبة حول وجوب اتباع السلف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله bevor wir beginnen mit dem Vers, إن شاء الله was der Bruder dann übersetzen wird, werden wir inshallah noch ein paar, wenn es noch Fragen gibt zu der Khutbah von gestern, dann stellt die inshallah jetzt über die Salafiyya, Salaf und Salafiyya. Wir haben gestern inshallah die Frage gestellt, und ich habe Othemin, wo die gefragt haben, in der Gruppe Salafiyya, Salafiyya, diese Gruppe, ich glaube, dann haben die Leute, auch in Deutschland haben die dann das genutzt und haben das gesagt, das sind Metralis und das sind diese Leute. Also die meinten dann uns und so. Dieses Sheikh Uthaymeen hat uns das gemeint. Also uns diese Leute gemeint. Was er meint ist... Und was meinte Sheikh Uthaymeen damit? Nein, was er meint ist, dass Sheikh Uthaymeen gefragt wurde über die Hizbiyin. Ja. Da hat er gesagt, da hat Sheikh Uthaymeen gesagt, die Hizbiyin, wie Ikhwani, Tablighi, Salafi, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Was Sheikh Uthaymeen hat das gesagt? Ja, nein, nein, nein. Ja. Er weiß bestimmt. Du kannst weiter. Und dann hat er gesagt, das Richtigste ist, dass man sich zu der Gruppe hinzieht, die auf Koran und Sunna mit dem Fahm des Salafus Salih ist. Und diejenigen, die ihnen am nächsten sind, sind die Salafis. Und die Hizbiyin benutzen das jetzt und sagen, siehst du, das ist damit gemeint. Mhm. Du darfst dich gar nicht Salafi nennen und sollst dich zu Salafi rufen. Und Salafi ist nicht Ahlus Sunna, sondern die sind am nächsten zu Ahlus Sunna. Mhm. Was kann der Sheikh dazu sagen? ماذا يعني تستطيعين تقول على هذا القول؟ لأن بعض الإخوة يعني هذا التشوش عليه. نعم طيب. إيش قالوا؟ يعني ما يعني قالوا؟ سألوا الشيخ العثيمين. سؤال الشيخ. شخص حزبي هو الذي سأل العثيمين. نعم. نعم. وسأله عن هذا يعني ماذا تقول عن عن عن الحزبية أو حزبيون عامة؟ قال ليس جيد أن تسمون أنفسكم. يعني بهذا الاسم وهذا وسمى حتى بينهم السلفيين لا يجوز للناس أن يفترقوا ويقول هذا إخواني وهذا يعني تبليغي وهذا سلفي وهذا كذا. نعم هكذا قال العثيمي هكذا يقولون. أي نعم أنا سمعت كلام الشيخ العثيمي. Ich habe die Rede von Sheikh Uthaymeen gehört. والشيخ العثيمين رحمه الله طبعا لا ينكر وجوب اتباع السلف. Und Sheikh Uthaymeen, rahimahullah, er verleugnet nicht das Befolgen der Salaf. Jedoch wurde dem Sheikh Uthaymeen, rahimahullah, ihm wurde was vorgelogen. Und sie sagten zu ihm, sie sagten zu ihm, es gibt eine Taifa, eine kleine Gruppe hier, die sagen, wir sind Salafien, wer nicht mit uns ist, der ist ein Hizbi. Na, ja. Und so haben sie ihm etwas waren vorgelogen. Ja? Wo waren sie Gruppe gesagt? هل تذكر أين كانوا هؤلاء? كيف? السعودية. في السعودية. السعودية. نعم. كلام عن السعودية. نعم. والشيخ العثيمين كما أنه ينكر التحزب يعني ينكر أن الإنسان ينتسب إلى جماعة الإخوان أو ينتسب إلى جماعة التبليغ. Also übrigens, sie haben das vorgelogen und es geht hier um die es ist die Rede um die Saudis. Das ist dort passiert. Und genauso wie der Sheikh auch gegen den Tahassub, das Trennen in Gruppen ist. Na? So ist er auch gegen das, dass sich eine Gruppe abspaltet und für sich dann sagt, wir sind Salafis und sie sind ein Hizb. Eine falsche Abspaltung. Und klar, es ist so, und es gibt keinen Zweifel, dass das eine Vergleichsetzung mit den Salafis ist. Das heißt, man tut so, als sei man Salafi und er hat Tashabbuh mit Salafi. Wa? Anna? Nicht Tashabbuh, la. Na, was hast du gesagt? Subhanallah. Ich habe gesagt, und er hat Sie haben so, yani sie haben so, sie so verhalten, das seien sie Salafis. Mhm. Und dass sie, sie haben ihm etwas vorgelogen. لكن الشيخ العثيمين ابدا واطلاقا لا ينكر اتباع السلف لا ينكر وجوب اتباع السلف وهذا هو المهم هذا هو المهم und der Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah hat noch nie die das folgen der Salaf verleugnet und die Pflicht dazu dass man sie folgen muss verleugnet da gibt's keinen Zweifel هذا موجود في مواضع كثيره في كتبه واشرطته und das gibt's an vielen Orten in seinen Büchern und in seinen Aufnahmen Tapes dass er das selber bezeugt. لكن ان ياتي شخص او ياتي شباب ويقولون نحن الجماعه السلفيه ومن لم يكن معنا فهو كذا وهذا هو الذي يعنيه الشيخ وهذا نخشى ان يكون من التحزب ان يقول شخص مثلا يعني نحن الجماعه السلفيه او نحن الطائفه السلفيه ونحن الفرقه الناجيه وكذا الحقيقه يعني هذا لا يصح Aber der Sheikh, also er wurde über das gefragt und hat dem spezifisch geantwortet. Er wurde gefragt über eine Gruppe von Leuten, die trennen sich ab von den Menschen und sagen, ja, wir sind Salafis und wir sind die errettete Gruppe und die siegreiche Gruppe und so weiter. Und dass sie sich trennen von allen anderen und und wer nicht mit uns ist, so ist er ein Hizbi. Das ist das, was der Sheikh beabsichtigt und von dem hat er, von dem warnt er und hat Angst von dem. Das ist nicht wünschenswert. وتعلمون أنك للأسف أن كثير من الحزبيين أصبحوا يدعون السلفية. Und ihr wisst ganz genau, dass viele von den Hizbiyin heute, Hizbiyun, dass sie für sich behaupten, sie seien Salafis heute. مثل على سبيل المثال. Von den eines der gleichen Beispiele dafür ist. مثل جماعة عبد الرحمن عبد الخالق. في الجماعة من عبد الرحمن عبد الخالق. المسمى بجماعة السلفية في الكويت. die sich nennen die جماعة السلفية in Kuwait. ولا شك أن هذه جماعة حزبية. Und es gibt keinen Zweifel, dass diese جماعة eine حزبية جماعة ist. قطبية. Und sie sind قطبس. سرورية. Und سروريس. وقد حذر منهم العلماء. Und die علماء haben von denen gewarnt. طبعا يوجد سلفيين في الكويت. Und natürlich, es gibt Salafis in Kuwait. Aber wir meinen spezifisch die Gruppe, die Jama'a von Abd al-Rahman Abd al-Khaliq. Aber das, was der Sheikh hier beabsichtigt, dass eine Person kommt und hier etwas gründet und sagt, das ist die Jama'a und das ist die einzige, alles andere sind Ahzab. ولذلك نحن ليس عندنا كروت. Also das ist das, was der Sheikh beabsichtigt. Aber wir, lese eine Lena Kurut. Lese in deiner Kurut. Kurut, Karte. Aha. Du bist Lena, wir haben keine Badge, sodass wir sagen, schau, ich bin hier. Du bist ein Mitglied. Du bist Member. Member, ja, Member Card. Wir haben keine Member Card. Du darfst nicht mehr zahlen, dann du bist Salaf nicht mehr. Und du musst dann, wir können dir wegschmeißen. Rausschmeißen. ولابد أن تدفع مبلغ. Und du musst hier ein zu wie sagt man dem Monatlichen Beitrag bezahlen. Beitrag, so Mitgliedbeitrag. Und بعد ذلك تتحصل على إيش؟ Und dann bekommst du hier dein Badge, weißt du? Dann bekommst du hier deine Member Card, ja. Ja, da kannst du hier umhängen. Gibt Handmark. Ja. وإذا أنت خالفت التعليمات الأمير والقائد. Und wenn du dann die Dinge des Emir, des Führers hier, widersprichst und diese Sachen. بعد ذلك يطردونك. Dann werden sie dich rausschmeißen. أما نحن الحمد لله لا عندنا بطاقات ولا عندنا تسجيل ولا عندنا طرد من هو سلفي فهو سلفي بينه وبين الله. الحمد لله. Bei uns gibt es das nicht. Wir haben hier keine Karten und wir haben hier keine lesen in einer Kurut, تسجيل und wir haben keine Anmeldungen und keine Zurückweisungen. Wenn jemand Salafis ist, dann ist er zwischen sich und Allah Salafi. ولا نخرج أحد من السلفية إلا إذا فعل بدعة. Und wir sagen, kein, es ist kein Salafi, außer er tritt wirklich aus der Salafi aus. Also müssen wir unbedingt den Unterschied zwischen Hizbiyya und Salafiyya verstehen. Denn heute, viele von den Khawarij, sie sagen, wir sind Salafiyun, Jihadiyun. Also Jihad Salafi, Jihadi Salafi. وهل هم صادقون في ذلك؟ Und sind sie wahrhaftig oder wahrhaftig in dem, was sie sagen? هل ماذا تعتقدون؟ Was denkt ihr? Was glaubt ihr? ماذا قلنا في الخطبة بالأمس؟ Was haben wir gestern gesagt in der Khutbah? ليس لا يكفي أن يكون الإنسان فقط سلفي في الأسماء والصفات. Es reicht nicht, dass ein Mensch einfach sagt, ich bin سلفي bezüglich den Namen Allahs und den Sifat. لابد أن يكون سلفي في العبادة. Er muss auch ein سلفي in der Ibadah sein, der Anbetung. ولابد أن يكون سلفي في مسائل السياسة. Und dass er auch سلفي in den politischen Angelegenheiten ist. ويكون سلفي في مسألة الدعوة. Und in den Dawa-Angelegenheiten muss auch ein سلفي sein. هل يمكن أن تكون سلفي في العقيدة وفي الدعوة تكون على طريقة التبليغ تدعو إلى الله يعني هكذا بجهل على طريقة التبليغ وتقول أنا أدعو إلى الله؟ Ist es möglich, dass du in der Aqida سلفي bist und in der Dawa يعني den Weg der Tabligh nimmst und du sagst, ja schau, ja, ich nehme hier den Manhaj der Tabligh, was dann die Dawa angeht, weil ja, ohne Wissen und so. أو أن تكون سلفي في العقيدة وتكون في السياسة على طريقة الإخوان ترى المظاهرات والانتخابات والإضراب والاعتصام والخروج. Und dass du die Aqida, dass du die Aqida der Salaf hast, aber in den politischen Angelegenheiten sagst du ja, hier bin ich Ikhwani, weil da kann man ja nie die Demonstration, da gibt es Demonstrationen und da kann man wählen und da kann man dies und jenes ja nie. Man ذكرت يعني الخروج والانتخابات انتخابات والاعتصامات والاضرابات اعتصامات يعتصمون في مكان ويقولون نحن لا نخرج لا نغادر هذا المكان شتايك ما شاء الله يقولون لا نغادر هذا المكان und diese Dinge يعني kann das sein اذا اما تكون سلفي كما قلنا بالامس اما تكون سلفي واما تكون خلفي انت اذا بيستو سلفي او ذو بيست خلفي لا بد أن تتبع السلف. يا في، es gibt kein zwischen Islam und Kufr. Gibt es nicht eine Zwischenstufe. So gibt es auch zwischen Salafi und Khalafi keine Zwischenstufe. لأن السلفية هي السنة. Denn die Salafia ist die Sunna. وهي منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. Und das ist die Methode des Propheten صلى الله عليه وسلم und der Sahaba. فإذا خالفت السنة. Und wenn du nun die Sunna widersprichst. Dann bist du was im Mubtadi. والعياذ بالله. Und Allah bewahre uns davon. فلذلك نحن نقول ليست السلفية هي كرت يعطى وبطاقة تعطى. Und deshalb sagen wir, تعال كم سجل. Die Salafia ist nicht, dass du eine Karte bekommst und hier dich anmeldest und einfach dann so dabei bist. من فعل هذا فهو ليس بسلفي. Wer dies tut, der ist demnach kein Salafi. مثل سلفية الكويت مثل السلفية في عبد الرحمن عبد الخالق. Wie die Salafis von عبد الرحمن عبد الخالق. وغيرهم. Und andere derart. ولا سلفية بن لادن. Noch auch nicht die سلفية von بن لادن. ولا سلفية الحداديين. الحدادين. أو ده دي يعني سلفية حدادين. حدادية. حدادية كنتي دي. Das ist auch noch ein Thema für sich. على كل حال إذن لابد أن نفهم مسألة اتباع الذي يقصده العتيمين وأنا متأكد من ذلك وأعرف العتيمين وهذا يوجد في كتبه وأشطته أنه يحذر أن تأتي طائفة كما كذبوا عليه وقالوا له يعني يوجد طائفة ويقولون نحن سلفيون ولم يكن معنا فهو حزبي ويعطون بطاقات وما يطردون من شاءوا ويدخلون من شاءوا ها فهذا في الحقيقة لا شك نحن أيضا ننكره نحن أيضا ننكره somit sollten wir diese Angelegenheit gut verstehen und den Unterschied zwischen Hizbiyya und Salafiyya kennen und der Sheikh erkennt Sheikh Uthaymin und weiß, wie er diesbezüglich denkt und er kennt viele Aussagen aus den Büchern, seinen Tapes und er weiß, was er mit dem meint, wenn er sagt und warnt vor der Hizbiyya, der Spaltung. Und wenn er sagt, dass hier jemand kommt und sagt, wir sind jetzt die Salafis und wir nehmen nur die auf, die uns passen und die bekommen hier ein Badge dann und so, und das ist auch Hizbiyya, das ist Hizbiyya. Ja, und es gibt keinen Zweifel, dass es eine Pflicht ist für die Muslimin. Grundlegend ist es eine Pflicht für die Muslime, dass sie eine Jama'a sind, eine einheitliche Gruppe. Aber in Wahrheit ist es so. Aber auf der Wahrheit. Also das heißt, sie sollten eine Gruppe sein und sich versammeln, aber auf was? Auf der Wahrheit. Und wer, من الذي فرق الأمة؟ Wer ist derjenige, der die Umma geteilt hat? الأمة سبحان الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة كانت على قلب رجل واحد. Ja, die Umma in der Zeit des Propheten صلى الله عليه وسلم und der Sahaba radiallahu anhum, sie waren auf dem Weg eines Menschen und auf dem Herz eines auf dem Weg des Herzens eines Menschen. البدع هي التي فرقت الأمة. Die Bid'ah hat die Umma geteilt. Getrennt, gesplitten. Und so nun, diese Gruppen hier, waren die in der Zeit des Propheten allesamt? Waren die? Nein. Also, welche war in dem Fall die erste Gruppe? Welche war die erste Gruppe? Nein, die erste Gruppe zur Zeit des Propheten. Nicht die erste neue Gruppe. Die erste, allererste Gruppe im Islam. Wer waren die? من هي الجماعة الأولى في الإسلام؟ أقصد السلف. من من من من هم الذين كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ Welche waren diejenigen, die auf der Rechtleitung des Propheten صلى الله عليه وعلى آله وسلم waren؟ الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم. إذن المسلمين في أول أمرهم لم يكن هناك اختلاف ولا افتراق. Demnach waren die Muslimen am Anfang in keinem Meinungsverschiedenheiten und keinem Firaq, keinem Trennung ausgesetzt. Die waren eine geschmolzene Gruppe. Warum? Weil hier keine Bida war. Als die Bida gekommen ist, hat auch die Trennung begonnen. Die erste Gruppe, die hier die herausgekommen ist, waren die Khawarij. Und dann sind die Murji'a gekommen. Und die Qadariya. Und die. بعد ذلك الأشاعرة. وقبلهم المعتزلة. الماتريدية الصوفية و استمرت الطوائف und so hat sich das durchgezogen und es hat الى يومنا هذا gekommen bis zu diesem Tag heute. حزب التحرير اخوان المسلمين تبليغ جهاد وهم جماعة الفساد يقولون نحن جماعة الجهاد جهاد und sie sagen sie sind eine جماعة الفساد sie sind die Gruppe des Verderbens, des Übels, des Unheils, des Unheils. Haddadiyya. Haddadiyya, ja. Surudiyya. Wie der Prophet Salasum schon gewarnt hat und gesagt hat, dass 73 Gruppen. Subhanallah. Die Sahaba, يعني, لم يفكروا إطلاقا أنه يمكن أن ينقسم المسلمون إلى هذه الفرق. Die Sahaba radiallahu anhum, sie dachten sich niemals, dass sich die Umma in so viele Gruppen teilen könnte. Weil sie, wie wir gesagt haben, auf dem Herz, auf dem Weg eines, auf das Herzen eines Menschen waren. Und sie gingen nicht auseinander in der Aqida, noch in dem Manhaj. Und noch gingen sie überhaupt auseinander, es sei denn in irgendwelchen geringen Fiqh-Angelegenheiten, und die bekannt sind. Hey, das heißt, die Bid'ah hat die Menschen getrennt, und sie sagen jetzt, ja, ihr habt die Umma getrennt. Ihr habt die Umma getrennt. Wer ist derjenige, der die Umma getrennt hat? من اللي فرق الأمة؟ أنتم 72 فرقة. Ihr seid 72 Gruppen, die abseits von der Wahrheit. والسلفيون هم الفرقة الثالثة والسبعون. Ja, und die Salafiyun sind die 73. Gruppe. نحن فرقنا الأمة؟ Sind wir jetzt die, demnach diejenigen, die die Umma getrennt haben? أنتم مختلفون فيما بينكم. Ihr seid مختلفون in Abwägen oder in Meinungsverschiedenheit. Ihr seid in Uneinigkeit. In dem, was ihr habt. Hell, ihr السلفيون هل اذا اختفى السلفيون وانقرضوا هل ستتحد الامه تتحد also wenn sich also wenn es die Salafiyun sich verstecken würden würde dann die Umma zu einem werden تتحد سبحان الله من واحد تتحد تتحد اي نعم هل اذا السلفيون يعني انقرضوا لا سمح الله والحمد لله لن ينقرضوا ja und Gott bewahre davon هل الامه ستتحد würde sich dann die Umma in eine Gruppe schmelzen إذن بالعكس ستزيد البدع. Im Gegenteil, die بدع würde sich noch vermehren. ويزيد الشر. Und das Übel würde sich noch vermehren. وأهل السنة هم الذين يقاومون البدع. Und die Ahl Sunnah, das sind diejenigen, die بدع bekämpfen. ويقاومون الشرك ويحاربون الشرك. Und den Schirk bekämpfen. يحاربون الخرافة. Und die Khurafa, was ist Khurafa? Die Fasida. Die kaputte. Verfälschten Angelegenheiten. Ja, die kaputte Aqida und demnach. ويحاربون التحزب. Und Tahazzub bekämpfen sie auch. Das ist das Trennende. Tahazzub ist eigentlich Parteilichkeit. Partei ergreifen. Also demnach müssen wir, oh Brüder, müssen wir verstehen, was ist Tahazzub und wer hat das, wer verursacht das? Wer hat die Umma gespritten? إذا تكلم معك واحد وقال لك السلفيون فرق الأمة قل له اتق الله السلفيون على طريقة الصحابة والصحابة لم يفرق الأمة. إيه. Und wenn jemand mit dir spricht und sagt dir die Salafiyun, sie haben die Umma getrennt, dann sagst du, Achi, fürchte Allah, die Salafiyun, sie folgen Sahaba und die Sahaba haben nicht die Umma getrennt. نحن على الجماعة الأولى. نحن مع الجماعة. Und wir sind mit der ersten جماعة. نحن مع الجماعة الأولى. ويعجبني مثال في ذلك. Und wir bringen euch ein Beispiel oder Gleichnis dafür. ضربه بعض طلبة العلم مثال جيد. Einige der Studenten haben das Gleichnis gebracht und es ist ein gutes Gleichnis oder Beispiel. لو أنا أخذت ورقة بيضاء. Wenn ich mir ein Blatt, ein weißes Blatt nehmen würde. وقطعتها كلها هذه الورقة إلى قطع صغيرة. Ich würde es zerreißen in viele kleine Stücke. وكل واحد أخذ القطعة من الورق التي عنده ولونها بلون من الألوان. Und jeder von den Leuten würde ein Teil von diesem weißen Blatt nehmen, ein Teil und würde das anmalen mit einer Farbe. Mit verschiedenen Farben, jeder für sich. لكن ورقة من هذه الأوراق لم تلون. بقت بيضاء. Ein Blatt von diesen allen Fetzen würde weiß bleiben, so wie es war. وبعد ذلك جاء هذا وخلط هذه الأوراق مع بعض. Und dann kommt hier jemand und möchte alles oder mischt alles zusammen wieder. Alles zusammen. فأنت عندما تنظر تظن أن هذه الورقة البيضاء لا تختلف عن بقية الأوراق الملونة. Und dann wenn du hier reinschaust, dann denkst du erstmal, hier gibt es keinen Unterschied zwischen dem weißen Blatt und den anderen. Hier gibt es keinen Unterschied mit dem weißen und den anderen bunten Blättern. Du wirst denken, das weiße Blatt, das ist auch jemand gewesen, der hat es genommen und weiß angemalt. Obwohl man muss wissen, dass das weiße Blatt hier eigentlich das Original ist und nicht verfärbt wurde. Das ist so, wie es war. Und die anderen Fetzen, das sind diejenigen, die verändert worden sind und die Bida sind und die nie angemalt worden sind. So sind wir inshallah von denjenigen, die das weiße Blatt darstellen. الجماعة الأولى. Die erste جماعة. الإخوان كم عمر الإخوان؟ Ja. كم عمر جماعة الإخوان؟ إخوان. Wie lange gibt's sie schon? Wie alt sind die? Wisst ihr das? 1400. Was 1400? Ja Hijri ja. 60 Jahre ne? ها؟ لا. 60 Jahre ne? جماعة الإخوان أسست سنة 1928. مضى عليهم الآن كم 80 سنة تقريبا يعني um die 80 Jahre sind jetzt da ja ما شاء الله das ist sehr wahrscheinlich eine der Gründe مضى عليهم 80 سنة ja فنقول وكذلك جماعة التبليغ مضى عليها قرابة يا يعني أكثر من ذلك ربما 100 سنة. Vielleicht auch Tabliq auch nicht viel älter. Vielleicht etwas älter. Vielleicht 100 Jahre sind jetzt alt. وهكذا حزب التحرير. Und so auch die حزب التحرير. مضى عليه مدة ليست بالطويلة. Und auch über die ist nicht eine lange Zeit ergangen. Vielleicht etwas noch geringer als diese beiden. Ja. والحدادية طبعا جديدة. الحدادية دي ist ganz neu. Das fresh ist up. يعني قبل 20 سنة. Vielleicht 20 Jahre. Haddadi. Ja. Und die Arwariya und diese Sachen, yani, das sind ganz, ganz frische. Ab dem Bida'a-Laufband. Yani. Also fragen wir diese Ashab, die Leute von diesen Jama'at, von diesen Gruppen. Und wir fragen sie und wir sagen zu denen. نقول لهم هل كان المسلمون قبل حدوث هذه الجماعات يعني هذه الجماعات عندما حدثت نحن نعرف أنها جماعات مبتدعة لأنها حدثت لأنها جديدة نشأت بدأت في سنة كذا إذن هي بدعة. Dann fragen wir die Leute, die Anhänger dieser Gruppen und die Köpfe vielleicht von denen, fragen die, diese Gruppen hier, die ihr folgt, waren sie zur Zeit der ersten oder sind sie, wie wir wissen, zu der Zeit erfunden worden? Ihr sagt doch, eure Gruppe ist an dem und dem Tag entstanden, von dem und dem gegründet worden. Demnach ist ja eine Bid'a, eine neue Sache. Man hat vorher nicht gegeben. Und sie feiern noch den Tag der Gründung. Jedes Jahr. Und sie wussten, in dem Fall wissen schon, nach dem, was sie tun, wissen sie, dass sie gegründet wurden. Also fragen wir sie eine einfache Frage. Bevor diese eure Gruppe gekommen ist, wie waren die Muslime? Waren die Muslime auf der Wahrheit oder auf dem verwerflichen, falschen? إذا كان المسلمون على الباطل، wenn sie nun auf dem falschen waren، فهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. So widerspricht das der Aussage des Propheten صلى الله عليه وسلم, dass eine Gruppe nicht aufhört auf der Wahrheit zu beruhen. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الفرقة الناجية مستمرة ولا تزال وتستمر. Denn der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt in dem Hadith, dass die Firqa al-Najiya, die siegreiche Gruppe, dass die fortwährend ist und nicht aufhört. Kontinuierlich ist, ja, war. فإذا كان المسلمون يعني فيهم طائفة على الحق فيكفينا الحق الذي كان عندهم. Ja, und wenn demnach die Muslime zuvor auf der Wahrheit waren, dann genügt es denen, auf dem zu bleiben, auf was sie waren. وإذا كان المسلمون إذا قالوا أن المسلمين كانوا على الباطل فقلنا هذا يعارض يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصوري. وإذا قلتم أن المسلمين كانوا يعني على الحق فنقول يكفينا الحق الذي كانوا عليه. Also und wenn Sie sagen, yani, dass die Muslime auf der Wahrheit, wenn Sie sagen, dass die Muslime falsch waren zuvor, dann widersprechen Sie dem Hadith ganz klar. Und der Hadith ist ganz berühmt. Und wenn Sie aber sagen, die Muslime waren auf der Wahrheit, dann sagen, das reicht uns aus, auf was sie waren, nämlich die Wahrheit. Und wir brauchen euch nicht so. Wenn wir diese Frage stellen, dann gibt es kein Entkommen für sie. Also die Muslime vor dieser Jama'a müssen entweder auf der Wahrheit oder auf dem Falschen gewesen sein. Also wenn sie auf der Wahrheit sind, dann reicht uns die Wahrheit, auf der sie waren. وإذا كان المسلمين على الباطل فهذا مستحيل. Und wenn die Muslime davor auf dem Batel waren, dann das ist unmöglich. لأن المسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي لا تزال. Weil der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt, es wird die ganze Zeit eine richtige Gruppe sein. هذا رد قوي عليهم. Das ist eine starke Zurückweisung gegen sie. إذن هم يعرفون أن جماعتهم محدثة. Also sie wissen, dass ihre Jama'a eine erfundene Mubtadi'a, eine erfundene Jama'a ist, eine Mubtadi'a Jama'a. وهذا هو الفرق بين السلفية والتحزب. Und das ist der Unterschied zwischen der Salafia und dem Tahazzub, den Gruppierungen. وهناك مسألة مهمة. Und hier ist eine wichtige Sache. يغفل عنها بعض الناس. Viele vergessen diese Sache. يغفل. يغفل عنها. لماذا؟ warum? يعني يظن بعض الناس عندما نقول أن السلفيين هم الفرقة الناجية يظنون أننا نقصد الأشخاص. فنقول أن السلفيين هم الفرقة الناجية أي أن فلان وفلان وفلان وفلان هم الفرقة الناجية وبالتالي سيكونون في الجنة إن شاء الله وهم الفرقة الناجية. نعم. Das ist, darf ich, Hani, das heißt, weil das Ding, das hier erwähnt wird, das ein Problem darstellt, diese Mes'ele, diese Angelegenheit, das ein Problem darstellt, ist, dass die Menschen, sie denken, wir machen auch der Hasub, indem wir sagen, dass wir mit der Gruppe gewisse Personen meinen. Gewisse Personen meinen, sagen, der und der und der, das sind die Leute von der Salafie und die gehen in das Paradies ein. Wir sagen, Inshallah, gehen sie ins Paradies ein. Ja. فنحن عندما نتكلم ونقول أهل السنة السلفيين هم الفرقة الناجية ما نتكلم عن الأشخاص وإنما نتكلم عن الجماعة وعن المنهج. Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir über die Salafia sprechen, dann wir meinen nicht Personen, sondern wir reden über das Manhaj der Salafia. عندما نقول السلفية هم الفرقة الناجية. Wenn wir sagen, dass die Salafia die rechtgeleitete Gruppe ist. فنحن نقول الجماعة أهل السنة السلفيون هم على الحق. Und wir sagen, dass die Salafiyun, die Jama'a, auf der Wahrheit sind. Und dass das Manhaj der Salaf auf jeden Fall ohne Zweifel auf der Wahrheit ist. Aber die Salafiyun in Personen, wir sagen nicht, dass jeder von ihnen gerettet ist. Und vielleicht ist von ihnen, manchmal auch ist von ihnen ein Ungehorsamer. وقد يوجد فيهم المنافق. Und auch ein Heuchler. وربما يوجد فيهم من يفعل بدعة ونحن لا نعرف. Und einer von ihnen vielleicht der auch Bid'a macht und wir wissen es nicht. ونحن لا نشهد على معين بجنة ولا نار. Und wir geben nicht jedem einem Individuum eine entweder يعني Paradies oder Hölle. لا نحكم على معين بجنة ولا نار. Wir werden nicht auf einen. ولكن نحن نتكلم عن الدنيا. Wir bezeugen für nicht. Wir werden nicht jedem geben entweder Hölle oder Feuer, sondern wir bezeugen das, was hier auf der Dunya ist. Wir sagen, dass die Sunna auf der Wahrheit ist. Die Salafiyun auf der Wahrheit sind. Auf, in einer also Gruppe, eine Gruppe und auf dem Manhaj. Aber Personen wissen wir nicht. Wer weiß, wer ins Paradies oder in die Hölle kommt. إذا كان يتبع السلف حقا وصدقا فهو بإذن الله سيكون على الجنة. Aber wissen, dass sie auf jeden Fall, wenn sie den Salaf richtig folgen und mit aufrichtig folgen, dass sie inshallah von den Leuten des Paradieses sind. وإذا كان شخص والعياذ بالله يقع في بدعة أو يخالف مذهب السلف أو يقع في شرك فهو لا شك من أهل النار. Und das wenn eine Person auf einer Bid'a ist oder einen Schirk macht oder Schirk auf Schirk ist, dann wir wissen, dass er von den Leuten des Höllenfeuers ist. Wir reden nicht über Personen, seid vorsichtig, das ist sehr wichtig. Kann jemand von euch jetzt hier die Garantie geben und sagen, dass Sheikh Al-Albani hundertprozentig im Paradies ist? Wir reden nicht über die Personen. Wir reden auch nicht über, was in der Akhira ist. Wir reden hier, was wir auf der Dunya gerade sehen von den Personen. ونتكلم على المنهج والجماعة. Wir reden hier auf diesem Manhaj und der Jamaa. Wir reden darüber. كل من كما قال الشاطبي كل من خالف السلف الصالح أو كل ما كان مخالفا للسلف الصالح فهو الضلال بعينه. Wie Imam Shatibi gesagt hat, jeder der Salaf al-Salih zuwiderhandelt, das ist eine offenkundige Irreleitung. Ist auf einer offenkundigen Irreleitung. هل فهمنا هذا إن شاء الله؟ Haben wir das schon verstanden? واضح جدا. Ist ganz klar. Heutzutage schreiben sich ja sehr viele der Salafia zu. Wie können wir herausfinden, ob einer ein wahrhaftiger Salafi ist oder nicht? Kannst du uns Beispiele geben? Zum Beispiel habe ich gehört, dass es richtig ist, dass man, wenn man wissen möchte, ob wirklich einer auch Salafia ist, dass man sagt, wie ist deine Stellung zu einem Sheikh, wo wir wissen, dass er auf Sunna, auf Salafia ist, und wenn er gegen ihn ist, dann wissen wir, dass er kein Salafi ist, wie zum Beispiel Sheikh Rabi heutzutage. Ist das richtig oder ist das falsch? Oder kannst du auch noch andere Beispiele geben? Kannst du übersetzen nach ihm? اليوم كلهم يقولون نحن على السلفية. يعني كيف نحن يعني نؤكد من الأشخاص أنهم سلفيون. ومثلا يعني إذا مثلا الإنسان لا يقبل الشيخ ربيع موقف من الشيخ ربيع يعني. موقف من الشيخ ربيع لا يقبل الشيخ ربيع يعني هل نقول هو لسه سلفي يعني وهل, وهل يعني هذا من الصحيح أن نسأله يعني عن موقف نحن بالنسبة لموضوع كيف نعرف أن الإنسان سلفي ذكرنا هذا في الخطبة بالأمس. Also über diese Sache, wie wir jetzt einen Salafi ausfindig machen können, ob er ein Salafi ist, das haben wir letztens gestern erst in der Khutbah besprochen. وبينا أن الذي يكون سلفيا لابد أن يتبع السلف. Und wir haben gezeigt, dass wenn jemand Salafi ist, dann muss er auch den Salaf folgen. تبع السلف في العقيدة. In der Aqidah folgen. فلا يقع في الشرك. Und der sich nicht im Schirk befindet. فلا يقع. So, so لا يقع في الشرك. Na, und der sich nicht im Schirk befindet. بل يحارب الشرك. Und sogar auch noch den Schirk bekämpft. و يعني يتبع السلف في العبادة. Und den Salaf in der Ibadah folgt. فلا يقع في بدع. Und sich nicht in einer Bid'ah befindet. وفي الأخلاق. Und im Akhlaq folgt. فلا يسيء الأدب مع العلماء. Und kein schlechtes Benehmen mit den Ulama hat. ولا يطعن في إخوانه السلفيين. Und auch nicht die Salafi, die salafitischen Brüder kritisiert negativ. ويتبع السلف في السياسة. Und den Salaf in der politischen Sachen folgt. وفي الدعوة إلى الله. Und in der Dawa. وفي الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. Und in dem Gewähren vom Guten und in dem Vermeiden vom Schlechten. هذا هو. إذا رأينا شخص يتبع السلف في كل هذه الأبواب نعرف أنه سلفي حتى لو لم نسأله عن الشيخ رضي. Und das ist das, wenn wir den Sheikh, wenn wir einen, eine Person sehen, die diese Sachen hat, dann wir wissen, dass er Salafi ist, ohne den Sheikh Rabih Widahullah zu fragen. Ohne ihn. Ah, auch wenn wir ihn nicht eben über Sheikh Rabih gefragt haben, dann wir wissen, dass er trotzdem Salafi ist. Wenn in diesen Dingen allen. Hier ist eine wichtige Sache. An yahtarim al-ulama al-salafiyyin. Na, und. Das er? Na. Und das ist sehr, sehr wichtig auch, dass er die Salaf-Gelehrten respektiert. Und sie liebt. Und sie fragt. Und ihnen folgt. Und sie verteidigt. Alle, nicht nur Sheikh Rabia, alle Salafi-Gelehrten. Sheikh Ibn Baz und Albani und Uthaymin. Sheikh Muqbil. Sheikh Fawzan, Sheikh Al-Haydan. الشيخ النجمي الشيخ عبيد الجابري الشيخ محمد بن هادي المدخلي الشيخ زيد المدخلي الشيخ صالح السحيمي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العلامة علامة اليمن يدافع عن كل المشايخ السلفيين ليس فقط الشيخ ربيع und alle verteidigt nicht nur Sheikh Rabi alle Gelehrten verteidigt نحن نحترم كل العلماء السلفيين wir respektieren alle Gelehrten alle Salafi Gelehrten وقد كذبوا علينا وقالوا انتم فقط عندكم الشيخ ربيع. Und sie haben über uns gelogen, indem sie sagten, ihr verteidigt nur Sheikh Rabi. سبحان الله الشيخ ربيع ما الفرق بينه وبين الفوزان؟ Und wir sagen سبحان الله. ما الفرق بين الشيخ ربيع وبين الشيخ الفوزان؟ ما الفرق؟ Wir sagen سبحان الله. Was ist denn der Unterschied zwischen Sheikh Rabi und Sheikh Fawzan? ولا الشيخ ربيع والشيخ النجمي ما هو الفرق؟ Oder Sheikh Rabi und Sheikh Najmi. ما هو الفرق؟ Was ist der Unterschied? ها كل منهم على طريقة السلف. Alle von ihnen sind auf dem Weg der Salaf. وكل منهم يحذر من الجماعات المبتدعة. Und alle von ihnen warnen vor den irregeleiteten Gruppen. وكل منهم يهتم بالتوحيد. Und alle von ihnen nehmen den Tawhid ernst und beschäftigen sich damit. نفس الشيء، نفس المثل. Genau gleich. لما تسمع شريط لشفوزان كأنك تسمع شريط للشيخ ربيع. Wenn du eine Aufnahme von Sheikh Fawzan hörst, ist es genauso, als ob du auch eine Aufnahme von Sheikh Rabi hörst. شيخ فوزان يحذر من الحدادية، شيخ ربيع يحذر من الحدادية، نفس الشيء. شيخ فوزان warnt vor der Haddadiyya und شيخ ربيع warnt auch vor der Haddadiyya. شيخ نجمي يحذر من الخوارج وتجد الشيخ الحيدان يحذر من الخوارج، نفس الشيء. شيخ النجمي warnt vor den خوارج und شيخ الحيدان فضه الله warnt auch vor den خوارج. هؤلاء حزبيون. Diese Leute sind حزبيون. حاولوا أن يفهموا الناس أن الشيخ ربيع في جهة وبقية العلماء في جهة أخرى. Sie haben versucht, den Leuten klar zu machen oder sie in der Sache irre zu leiten, indem sie sagen, der Sheikh Rabia, der ist auf einer, an einem Ort, an einer Stellung und die anderen Ulema sind auf einer anderen Position. وهذا كذب. Und das ist eine Lüge. سبحان الله. انظروا ما هو الفرق. من يستطيع يخبرني ما هو الفرق؟ Könnt ihr mir bitte sagen, was der Unterschied ist? Wo ist der Unterschied von diesen Gelehrten? Wo? Zwischen Sheikh Rabi und zwischen den restlichen Ulama. ولذلك الشيخ ربيع عندما يكتب كتاب يعرض كتاب كتبه على العلماء فتجد العلماء يؤيدون كتبه. Und ihr seht, wenn Sheikh Rabi ein Buch schreibt, dann zeigt es den Ulama und die Ulama bestätigen das. يؤيدون كتبه ويمدحونها ويقولون له استمر. Und sie sehen und sie bestätigen die Bücher und sie loben sie und sagen, hey, mach weiter so. تعرفون الفوزان يقول الشيخ ربيع شيخنا. Und habt ihr gewusst, dass Sheikh Fawzan über Sheikh Rabir sagt, Sheikhana, unser Sheikh? Subhanallah. تعرفون ان المفتي المفتي عبد العزيز ال الشيخ قبل راس الشيخ العثيمين قبل راس الشيخ ربيع. Habt ihr gewusst, dass der Sheikh Abdulaziz al Sheikh al Mufti von Saudi-Arabien den Kopf von Sheikh Rabir geküsst hat? Subhanallah. Das ist übrigens ein Zeichen, dass er ein Gelehrter ist, weil das macht man mit den Gelehrten. Das hat der Prophet aus dem Sahaba beigebracht. Darf ich kurz was fragen? Es gibt in YouTube ein Video von dem Mufti. Den benutzen die Leute immer, um das er ging Sheikh Rabi. Ich weiß. Da wollte ich fragen, was ihm aufhört. Die haben das zusammengeschnitten, wie das ihnen passt. Ihr kennt das. Hum yuhawilun yuhawilun an yufahhimu an-nas an al-Sheikh Rabi yani huwa fi jiha wahdahu wa baqiyat al-ulama al-akharin yani al-Albani ibn Baz wa al-Utaymin wa yani al-Sheikh al-Fawzan wa al-Sheikh al-Haydan wa baqiyat al-ulama fi jiha ukhra. Und sie versuchen die Leuten immer wieder in die Irre zu leiten und zu sagen, hey Leute, Sheikh Rabi ist auf einer Seite und die ganzen anderen Salafi-Gelehrten, nein, sie sind ganz anders Standpunkt haben sie. وإذا سمعتم شخصا قال لكم هذا طالبوه بالفرق قل له ما هو الفرق. Und wenn eine Person kommt und dieses gleich oder diese Sache erklärt oder erläutern will, dann sagt ihr zu ihm, hey, bring mir bitte den Unterschied. Wo ist denn der Unterschied? Wo ist der? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. فعلى كل حال بالنسبة لقضية الشيخ ربيع نحن ليس عندنا فقط الميزان هو الشيخ ربيع كما يفترون علينا ويقولون أنتم عندكم الشيخ ربيع معصوم وعندكم الشيخ ربيع أنه لا يخطئ وأنه هو الميزان إذا كان الشخص يحب رب الشيخ ربيع تقولون هو سلفي وإذا كان رد على الشيخ ربيع تقولون ليس بسلفي هذا غير صحيح. Und dann jetzt ist es so, dass es nicht so ist, dass wir Sheikh Rabir als unsere Waagschale nehmen für alles und wir nur Sheikh Rabir folgen und was Sheikh Rabir abgestritten hat, schreit dann und so weiter. Also wir folgen nicht blind Sheikh Rabir oder so. لو واحد يحب الشيخ ربيع يعني حب شديد. Also wenn einer zum Beispiel jetzt Sheikh Rabir sehr heftig liebt. ويطعن في الشيخ الألباني ويقول عنه مرجئ. Und der zu Sheikh الألباني sagt, dass er مرجئ ist. هل نقول هو سلفي؟ Dann sagen wir dann zu ihm, dass er سلفي ist. ولو كان يحب الشيخ ربيع حبا شديدا. Auch wenn er Sheikh Rabir total liebt. هل نقول عنه سلفي؟ Sagen wir trotzdem. لا والله. Sagen wir nie, dass er سلفي ist. إذن ليس الميزان هو الشيخ ربيع. Also dann ist Sheikh Rabir nicht die Waagschale. لو كان واحد يحب الشيخ ربيع ثم يطعن في الشيخ العثيمين ويقول الشيخ العثيمين كذا وكذا هل نقول هو سلفي؟ Also wenn jemand Sheikh Rabir liebt und er fängt an Sheikh Ibn Uthaymin abzulehnen zu kritisieren, sagen wir dann, dass der Salafi ist? وهل ينفعه حبه للشيخ ربيع؟ Also bringt es dann bringt die Liebe zu Sheikh Rabir ihm was? Nein. إذن افهموا سبحان الله. Also bitte versteht سبحان الله. ليس الميزان هو الشيخ ربيع. Die Waage ist nicht Sheikh Rabir. الشيخ ربيع هو واحد من العلماء والحمد لله علماؤنا كثيرون نسأل الله يحفظهم ويرحم ميتهم ويحفظ حيهم. Der Sheikh Rabi ist einer von den vielen Ulama, möge Allah ihn zufrieden sein. Gleicher Madhab, gleicher شيخ الألباني ولكن يطعن في ربيع نفس الشيء هذا واضح لا هم يتهموننا أننا عندنا الميزان هو الشيخ ربيع هم يقولون هكذا يقولون أنتم عندكم الميزان هو الشيخ ربيع قل هذا غير صحيح das ist falsch, ما عندنا فرق نحن ما عندنا فرق بين الشيخ ربيع وبين الفوزان وبين الألباني وبين العثيمين وبين بن باز وبين الحيدان وبين النجمي وبين الجابري ما عندنا فرق zwischen diesen Gelehrten wir haben keine Unterschiede es gibt keinen Unterschied zwischen الحمد لله عندما تقرأ كتاب أنت تقرأ كتاب لأحد هؤلاء يعني تجد نفس الكلام نفس الكلام المذهب نفس المنهج نفس الأدلة. Und wenn du eines von den Büchern liest, du siehst, dass es dasselbe ist, gleiche Manhaj, die gleichen Beweise. تجد عندهم علامة واحدة. عندهم علامة مميزة. Du siehst, dass sie die gleichen Zeichen haben. Die sie unterscheidet. علامة لأهل السنة علامة لكل العلماء السلفيين عندهم علامة واحدة مميزة. Die Zeichen von Ahlus Sunnah, die sie nicht unterscheiden, die haben alle dieselben Zeichen von Ahlus Sunnah. Die sie kennzeichnen. وهي الاهتمام بالتوحيد والتحذير من الشرك. Und die Zeichen sind, sich mit dem Tawhid auseinanderzusetzen und vor dem Schirk zu warnen. والاهتمام بالسنة النبوية والتحذير من البدعة. Und sich mit der Sunna auseinanderzusetzen und vor der Bid'ah zu warnen. اهتمام ist viel mehr, dass man sich kümmert darum. Sie kümmern sich um das. أما الطعن في الشيخ ربيع وغيره من العلماء فلا شك أنه علامة من علامات أهل البدع. Also und das Kritisieren des Sheikh Rabia ist auf jeden Fall ein Zeichen von, oder andere Gelehrte ist auf jeden Fall ein Zeichen von einer Bid'a. كما قال السلف. So wie die Salaf gesagt haben. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. Die Zeichen von أهل البدع sind, dass sie die Leute des Athar kritisieren. أثر يعني أهل السنة. نعم. No, die Leute der Sunna. افهموا هذا. Müsst ihr verstehen. إن شاء الله يكون واضح. Was für إذن ليس المقياس عندنا هو فقط الشيخ ربيع كما يظن هؤلاء. Also ist es doch so, dass wir den Sheikh Rabia nicht nehmen als Waagschale, so wie sie es immer die ganze Zeit behaupten und denken. وحاشا وكلا أن نقول أن الشيخ ربيع معصوم. Und wir und Allah möge uns davor bewahren und wir sagen uns los davor, dass Sheikh Rabia معصوم ist, also keine Fehler hat. لكن الفرق بين الشيخ ربيع وبين هؤلاء الحزبيين أنه إذا أخطأ فما أسرع أن يرجع إلى الحق. Also der Unterschied zwischen Sheikh Rabia und den Hizbiyin ist, wenn er einen Fehler macht, wie schnell kommt er wieder von diesem Fehler runter? من غير مراوغة، من غير لف ودوران، ومن غير كذا، بل يرجع إلى الحق رجوع واضح. Und ohne Aufruf und ohne Druck, er kommt einfach locker wieder zurück zur Wahrheit. أما غيره فيقول لا أنا ما أخطأ هذا ليس بخطأ ويقول أنا ما أقصد ويقول أنا قلت كذا وأنتم فهمتم هذا سوء فهم. Aber die anderen, die sagen dann, wenn sie einen Fehler gemacht haben, nein, ihr habt das falsch verstanden, wir haben doch keine Fehler gemacht, zeig mir, wo ich Fehler gemacht habe, was soll das jetzt? مثل عرعور. So wie zum Beispiel Adnan Arur. ولا أبو الحسن. Oder Abu al-Hasan. ولا المغراوي. ولا الحلبي. سبحان الله. حتى ما أعطيكم مثال المغراوي هداه الله. Und ich gebe euch ein Beispiel über Maghrawi, möge allen recht leiten. قالوا له أنت تكفر المسلمين. Es wurde zu ihm gesagt, du machst Takfir über Muslime. Und du hast über die Muslime mit Abfall vom Islam gerichtet, dass sie abgefallen sind vom Islam. Und das ist bekannt in seinen Büchern, in seinen Aufnahmen, das ist bekannt von Sheikh Maghrawi. Sehr bekannt jetzt. Leider. ولكن عندما سألوه وقالوا له أنت تكفر المسلمين وكذا ماذا قال؟ Aber als sie ihn dann fragten, du machst Takfir über Muslime, was hat er dann gesagt? قال صحيح أنا قلت أن المسلمين وقعوا في الردة. Und er hat gesagt, es stimmt, dass die Muslime, dass ich gesagt habe, dass die Muslime im Unglauben gelandet sind. لكن أنا ما أقصد يعني الردة الكبرى بل الردة يعني الردة ليست هي الكفر الأكبر. Aber ich meinte nicht die يعني هناك ردة صغرى وهناك ردة كبرى. Aber ich meinte natürlich nicht die große ردة, sondern ich meinte eine kleine ردة, als ob es eine große und eine kleine ردة gibt. Also ردة ist Abfall vom Islam. Dann gibt es keinen großen Abfall und einen kleinen Abfall vom Islam. Maschallah. Die Ulama قسموا الكفر إلى قسمين. Die Ulama, die haben den Kufr in zwei Teile geteilt. لكن ما سمعت أحد الحمد لله إلى يومنا هذا. Aber ich habe keinen von den Gelehrten gehört, die diese Einteilung hatten, die gesagt haben, die Ridda ist, es gibt eine große Ridda und eine kleine Ridda. Und das gibt es in seinem Buch, was er genannt hat. Und er hat in diesem Buch, also das hat die Überschrift hat im Buch, hat er dann die Salafis kritisiert und hat gesagt, die Leute der Verleugnung und der Lüge und der Verleugnung. Der Lüge und der Verleugnung. الصادون عن السنة والقرآن هو يدافع فيه عن نفسه يدافع عن نفسه لكن قال الردة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مثال فقط. Das nur ein Beispiel jetzt. نقول نحن. المغراوي كتاب المغراوي. يعني أن العلماء يعني هو سلفيين هم يعني يتراجعون يعني مباشرة. نعم هذا اللي عرفت عنه سبحان الله خرجنا عن الموضوع. إذن الفرق بين الشيخ ربيع وبين غيره من هؤلاء الحزبيين أن الشيخ ربيع وكذلك الفوزان وكذلك الألباني وكذلك الشيخ بن باز وكذلك العثيمين إذا أخطأوا وهذا ممكن فهم ما أسرع أن يرجعوا إلى الحق. Der Unterschied zwischen Sheikh Rabia und den Hizbiyin und natürlich auch mit Sheikh Rabia ist natürlich dann auch die anderen Gelehrten gleich dazu gezählt, Sheikh Fawzan und so, dann wenn sie einen Fehler machen, dann sie kommen sofort wieder zurück. Und er sagt, wenn sie einen Fehler machen, was möglich ist, weil sie Menschen sind, so sind sie umso schneller wieder zurück bei der Wahrheit. لكن هؤلاء الحزبيون يعني يراوغون يقول لا انا ما اخطات انا ما اقصد انتم فهم مثل ابو الحسن aber diese Hizbiyun sie sagen nein wir haben keinen Fehler gemacht, ihr habt das falsch verstanden und so, und sie versuchen sich davon zu distanzieren. Ihr habt das missverstanden, das ist alles gemeint. آخر ما توصل إليه أبو الحسن. Das letzte, wo der Abu al-Hassan jetzt angekommen ist mit seinen Aussagen. حول كلامه أن الصحابة عندهم غثائية. Zwischen den Aussagen, dass die Sahaba غثائية. الغثاء تعرف الغثاء ما هو؟ هو الوسخ. Das ist فوق السيل. السيل لما يجي السيل الوادي شفت السيل شوم مش يكون فوق السيل ايش يكون؟ Das ist so Abschaum. Dass die Sahaba Abschaum sind. أستغفر الله. كلامه هذا لما طالبوه بالتوبة وقالوا له توب إلى الله هذا كلام كفر والعياذ بالله. Und sie haben ihn danach gefragt, mach Tauba, das ist Kufr. في البداية قال استغفر الله. Am Anfang sagt er استغفر الله. بعد ذلك قال لا هذا ليس سب. Und danach sagt er nein, das ist doch keine Beschimpfung. بعد ذلك قال ابتكر شيء اخترع شيء. Und danach hat er was erfunden und zwar. قال كلمة غثاء إذا قالها السلفي فلا تعتبر سبا وإذا قالها غيره تعتبر سبا. Und danach hat er gesagt, das Wort Abschaum, wenn ein Salafi das benutzt, ist keine Beschimpfung, aber wenn es einer benutzt, der kein Salafi ist, dann ist es eine Beschimpfung. Und das Wort Ghutha übrigens heißt hier in Übersetzung anekeln oder Übelkeit fühlen, angeekelt, krank, empört werden, Übelkeit, Krankheit, Ekel. Ghutha, das ist ja nicht ganz klar. Und er hat das erfunden. Er hat das erfunden. Eine schöne neue Erfindung. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا zum Lachen. Das ist zum Lachen. Das ist ja ein Kindertheater. ولا كلام المغراوي ردة كبرى وصغرى. Und das Gelaber von Sheikh von dem Dal al-Maghrawi ردة gibt es eine große und eine kleine. يعني قيمة هذا يرجع الإنسان للحق يكون واضح صريح. Komm zurück zur Wahrheit und sei einfach gerade und klar. لا حول ولا قوة. على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى يكون هذا الأمر واضح لكم. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala, fragen wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Sache inshallah für euch klar gemacht worden ist. Wir fragen auch über die Bid'a Leute.